mein Ziel war viel zu klein. Für Zeit in einem Regenguss, da gabst du mir den ersten Kuss. Ein bunter Regenbogen am Firmament, das war der Anfang vom Happy End. So wie der Regenbogen im Sonnenschein, so schön und wunder und Liebe immer für uns beide sein. Denn dann bin ich zurück daran, wie damals.